Mädchen und fangen dumme weiße Mädchen. Dumme weiße Mädchen, dumme weiße Mädchen. Wir übernehmen dieses Städtchen und fangen dumme weiße Mädchen. Dumme weiße Mädchen.